Schadenfreude sind Thema bei dir. Die Schadenfreude. Weiß nicht, wie es weitergeht. Ob die Welt noch besteht. Oder ob sie einfach untergeht. Und nicht mehr weiterleben. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Die Schatten sind hier, sind immer bei dir. Die Schatten sind hier. Die Schatten sind hier, sind immer bei dir. Die Schatten sind hier.